Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt plötzlich hässlich. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr das Gefühl habt, dass ihr durch einen Vorfall, durch ein bestimmtes Ereignis plötzlich, relativ plötzlich hässlich geworden seid. Das kann vielleicht eine misslungene OP sein, eine misslungene Schönheitsoperation. Das kann ein Unfall sein, ein schlimmer Unfall. Es kann eine Krankheit sein. Vielleicht wäre vielleicht auch noch ein Aspekt des Themas, dass ich mich mit jemandem unterhalte von euch, der jemand anderen hässlich gemacht hat, der dafür verantwortlich ist, dass jemand hässlich geworden ist. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, Anruferin Michaela, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Michaela. Hallo. Also, das fing jetzt so an. Ich habe jetzt eine Tochter von 8,5 Monaten. Ich habe es nicht verstanden. Moment. Die Leitung ist ganz schlecht, merke ich schon. Das heißt, du musst möglichst laut sprechen und nah an das Telefon gehen. Ja. Jetzt sagst du den Satz nochmal, weil ich habe es wirklich nicht verstanden. Okay. Also, ich habe eine Tochter. Ja. Von 8,5 Monaten. Ja. Und ich habe in der Schwangerschaft 8 Kilo zugenommen. Mhm. Und bei der Entbindung habe ich keinen Pfund abgenommen. Mhm. Und das ist jetzt das Problem, dass ich es wieder abbauen will. 8,5 Kilo? Ja. Mhm. Wie viel hast du vorher gewogen? Wie viel wiegst du jetzt? Also jetzt wiege ich 113 Kilo. Du wiegst jetzt 113 Kilo? Ja. Und hast vorher entsprechend 55 Kilo gewogen. Aha. Ich habe 8,5 Kilo gerade verstanden. Hättest du zugenommen? Ach so, nein. Nein, ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht schlimm, 8 Kilo zuzunehmen. Das ist ja viel, viel mehr. Ja. Das ist ja, also wenn du 50 Kilo vorher gewogen hast und jetzt 113 Kilo. Ja. Dann sind das ja 63 Kilo, die du zugenommen hast. Ja, genau. Ja, jetzt verstehe ich das. Ich war gerade ganz irritiert. Ich denke, was ist daran schlimm? Ja, und ich will die Funde unbedingt loswerden, weil ich versuche ja auch schon mit Sport zu machen und alles. Ja. Aber klappt nicht. Wie ist das überhaupt möglich? Ich habe keine Ahnung als Mann davon, dass man, dass Frauen ab und zu, nicht immer, aber manchmal hört man das ja, so viel zunehmen bei einer Schwangerschaft. Wie kommt das? Ja, das will ich ja gerne auch wissen. Also vielleicht hängt es auch mit der Schokolade ab, die ich in der Schwangerschaft zu gegessen habe. Das heißt, du hast viel genascht, weil man da Gelüste bekommt, wenn man schwanger ist. Ja. Ja. Also haben da einige Tafeln Schokolade dann glauben müssen während der Schwangerschaft. Ja, also in der Schwangerschaft habe ich jetzt 13 Tafeln davon gegessen am Tag. An 13 Tafeln am Tag? Ja. Ja, ich meine, da nimmt man natürlich kräftig zu. Ja, genau. 13 Tafeln Schokolade. Ja. Und das hat wirklich mit der Schwangerschaft zu tun. Nachdem du schwanger wurdest, schlagartig ging der Schokoladenkonsum nach oben. Ja, genau. Ist das deine erste Schwangerschaft? Ja, das ist meine erste. Ja. Hast du währenddessen nicht schon gedacht, Mensch, ich muss mich da irgendwie ein bisschen am Riemen reißen, das ist vielleicht doch zu viel, 2 Tafeln täten es vielleicht auch? Ja, also ich habe ja gesagt, dass ich eine Tochter habe jetzt, die ist ja 8,5 Monate. Mhm. Mhm. Und seitdem an versuche ich mich am Riemen zu halten. Ja, das ist mir schon klar. Ich meinte die Frage bezogen auf die Schwangerschaft damals. Hast du denn da nicht schon ein bisschen Angst gehabt und hast gedacht, Mensch, ich darf das nicht machen? Doch, schon. Aber ich konnte es einfach nicht. Aber der Wille war da, aber das Fleisch war schwach, ne? Oder wie man so sagt. Ja, genau. So, wie viel Tafel Schokolade isst du denn zurzeit? Jetzt? Ja, noch 12. Immer noch so viel? Ja. Ich meine, das ist natürlich auch eine krasse Sache. Ja. Warum? Und das weiß ich nicht, also... Dann wundert es mich gar nicht, dass du nicht dünner wirst. Ich stand gerade vor einem Rätsel. Ich dachte, wie kann das sein, dass da so viel und dass es gar nicht weniger wird? Ja, könnte auch sein, dass ich momentan alleine stehen bin. Mhm. Ich war ja mit meinem Ex-Freund, also der Vater von meiner Tochter, zwei Jahre zusammen. Und dann fing er auf einmal an, ja, du bist schwanger von mir, ich will dich nicht mehr. Vielleicht hängt es auch dabei. Kann durchaus sein, dass es so ein Kummeressen ist, ne? Ja. Was läuft denn sonst so in deinem Leben noch schief? Oder womit bist du nicht zufrieden? Ich wohne im Moment noch bei meinen Eltern. Ja. Und die zwei sind Alkoholiker. Und meine Tochter, die ist auch bei mir. Und jedes Mal, wenn ich die anfassen will, da fangen meine Eltern an, Stress anzumachen an. Warum? Und das geht mir natürlich auch auf den Magen. Wie, wenn du deine eigene Tochter anfasst, dann machen die Eltern Stress? Ja, genau. Warum? Ja, meine Eltern wollen nicht haben, dass ich mit meiner Tochter Kontakt habe. Wie bitte? Wieso das denn nicht? Du bist doch die Mutter. Das weiß ich nicht. Aber wer kümmert sich denn um die Kleine? Also, momentan meine Mutter. Ach, du machst die gar nicht sauber, du fütterst sie nicht und so. Doch, das schon. Aber wenn ich mit der spazieren gehen will, das darf ich nicht. Aber was steckt denn dahinter, Michaela? Das ist doch nicht normal. Da muss doch irgendwas... Was ist da los bei euch? Ja, also das weiß ich selber nicht. Mein Vater, der hat nicht mehr lange zu leben. Ja, und jetzt hängt mir das alles am Magen. Ja. Das hat aber nun, dass dein Vater so schwer erkrankt ist und vielleicht auch mit der Alkoholsucht zu tun hat. Ja. Erklärt mir aber nicht, warum deine Eltern oder wohl hauptsächlich deine Mutter dich nicht an dein eigenes Kind dranlassen wollen. Ich versuche die ja jedes Mal darauf anzusprechen. Aber meine Mutter, die ist so, die blockt direkt ab, so, wenn ich über die Kleine spreche. Andere Frage. Du bist zwar eine junge, aber dennoch eine erwachsene Frau von 20 Jahren. Warum wohnst du denn bei deinen Eltern noch, wenn das alles sowas von verquarkt ist und kompliziert? Noch einmal bitte. Ich fragte, warum du überhaupt bei deinen Eltern noch wohnst, wenn das alles so kompliziert ist. Ja, das ist ja das Problem, weil ich alleinstehend bin. Und dann kriege ich nicht meine Tochter. Und ohne meine Tochter kriege ich keine Wohnung. Aber du kannst doch als deine Mutter, du bist doch die Mutter deines Kindes. Da kannst du doch mit deinem Kind ausziehen und wohin du ziehen willst. Das kannst du doch machen. Ja, das ist ja das Problem. Das meine Eltern lassen meine Tochter nicht gehen. Ja, aber du bist doch die Mutter von dem Kind, Mann. Also da haben deine Eltern noch nichts zu sagen. Ich weiß das. Aber ich war auch schon mit der Polizei hier gewesen. Na, das scheint mir aber alles sehr seltsam zu sein bei euch. Jetzt sind wir ganz von dem Grundthema weggekommen, nämlich dass du so viel zugenommen hast und entsprechend halt auch sehr viel Süßes zur Zeit isst. Mich wundert das gar nicht, weil du ja wirklich in sehr großen Problemen zu stecken scheinst, Michaela. Ja. Und das ist dann so, wenn man das so salopp ausdrückt, sind Frustessen auch, ne, mit der Schokolade. Ja. Also da steckt jetzt so viel hinter, dass ich gerne vorschlagen möchte, dass du das in Ruhe mit meiner Psychologin besprichst. Auch die Situation mit den Eltern, mit dem Kind, und da hängt ja wahrscheinlich ein riesen Problempaket noch hinter. Ja. Meine Psychologin heißt Anna. Das ist eine ganz nette Frau. Und du legst auf und die Anna ruft dich gleich wieder an. Und dann könnt ihr alles ganz in Ruhe besprechen. Ja. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören, Michaela. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, plötzlich hässlich durch einen Vorfall, durch ein Ereignis. Wer von euch fühlt sich da angesprochen? Bei wem ist so etwas passiert und möchte mit mir reden? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Norbert ist da. Norbert ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Norbert. Thema plötzlich hässlich. Du hast dich dazu gemeldet. Trifft das auf dich zu? Ja, ich habe in einem Freizeitberuf, so also freizeitlich, so Chemikalien zusammengerührt, um einen Böller zu bauen. Nochmal, ich habe heute Probleme mit den Leitungen. Ich habe keine Ahnung verstanden. Also ich habe in der Freizeit ein Chemikalien zusammengerührt, um einen Knaller zu bauen, so zu Silvester oder so, ne? Ja. Und es gab dann eine chemische Reaktion und der ist mir plötzlich in den Händen explodiert. Und seitdem habe ich keine Hände mehr und bin auch fast sehr, sehr schwer blind. Also ich bin fast blind, sehe ganz schlecht. Das reicht aber so, dass ich so durch alleine klarkomme, so in etwa. Gab es weitere schlimme Gesichtsverletzungen? Ich bin jetzt vielleicht vernarbt im Gesicht, man sieht das also schon. Also auf große Entfernung nicht unbedingt, aber wenn man ja ankommt, sieht man das. Wann war das, Norbert? Habe. Bitte? Bitte? Du hast vom Auge gerade was gesagt? Ja, ich hab, ein Auge ist eine Prothese, die schielt leicht immer so ein bisschen nach oder so. Das sieht man dann und Narben rundherum von aufgeplatzter Haut. Durch ein fehlgeschlagenes Experiment mit dem Chemiebaukasten, weil du ein Feuerwerk bauen, basteln wolltest, ein Feuerwerkskörper. Richtig. Du bist jetzt 27 Jahre, wann war das? Das war am 6. März 98. 1998. Mhm. Was ist in dem Moment direkt danach passiert, als die Explosion stattgefunden hat? Du warst alleine, ne, vermute ich? Nein, mein Kumpel stand 6 Meter hinter mir, so eigentlich. Aha. Als es plötzlich explodierte und ich fiel dann auf den Rücken irgendwie und hab gedacht, dass ich also es geschafft hätte oder was weiß ich irgendwie, was ganz komisch war. Ich hörte Kai schreien, nein, nein, nein. Und er sagt, ich weiß nicht wieso, ich musste sagen, doch, bitte helf mir, ich will nicht, ne? Und er hat mich dann, mein Kumpel hat mich dann ganz ins Krankenhaus gebracht und von dort aus wurde ich dann weiter verlegt. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass du beide Hände verloren hast dabei. Ja. Sind diese Hände bei der Explosion direkt abgerissen worden oder musste man sie dir später amputieren? Nee, die sind so ziemlich zerkrümmelt worden. Es ist so, dass das Zeug, was sie zusammengerührt haben, ungeheuer brisant ist und auf sehr nahe Distanzen sehr extrem wirkt und so weiter. Hast du das in dem Moment, als es passiert ist, merkt man das, wenn die Hände abgerissen sind oder ist das... Nein. Man nimmt das gar nicht wahr. Nein, das nimmt man gar nicht wahr. Deine Augen waren ja nur auch so schwer verletzt. Meine Augen waren auch beide zerplatzt. Ich konnte auch nichts sehen. Ich war da blind. Ich war erst die ersten 3 Monate ganz blind. Das heißt, in dem Moment hast du nichts gesehen und vor Schock auch keine großen Schmerzen gehabt? Nein. Ich konnte auch meinen Kumpel dirigieren, dass er mich möglichst schnell wegbringt. Ja, so. Dann ins Krankenhaus. Genau. Wie lange hat denn das gedauert, bis du dann kapiert hast, was da Entsetzliches mit dir passiert ist? Ich glaube, bewusst war es mir schon irgendwie gleich, aber geglaubt habe ich das erst, nachdem ich aus dem Narkose wieder wach geworden bin und dann halt eben nervös fühlen konnte, so nach 10 Tagen so etwa. Wie hast du da über dein Leben gedacht, als dir klar wurde, ich habe keine Hände mehr und ich kann wahrscheinlich kaum mehr sehen? Oder hast du vielleicht damals noch die Sorge gehabt, dass du gar nicht sehen kannst? Tja, ich weiß nicht, was man da denkt. Ich habe meine Eltern gebeten, mir das Leben wieder zu nehmen, weil sie es noch gegeben haben. Aber also warst du verzweifelt? Du warst so verzweifelt, dass du gar nicht leben wolltest? Nee, eigentlich nicht. Aber dann sieht man doch, dass man, also wenn man so, ich konnte ja dann plötzlich wieder Tag und Nacht und das Hell und Dunkel unterscheiden und dann auch sehr Farben. Mhm. Und da gab es wieder Hoffnung und das kann ich wieder recht gut sehen, so. Also es geht, so grob kannst du Dinge wahrnehmen heute. Ja, also wenn ich so 30 cm von der Coca-Cola-Flasche weg bin, kann ich das Coca-Cola lesen, aber das ist schwierig, wenn es kleiner wird oder der Kontrast nicht da ist. Nun sind viele Jahre vergangen. Das war 1998, wie du gerade erzählt hast. Ja. Hast du dich das heute mit deinem Schicksal so arrangiert? Oder gibt es doch immer noch Momente oder so Lebensphasen, wo du sehr verzweifelt bist und auch sind? Also ich habe mich irgendwie arrangiert. Ich habe mich da jetzt ziemlich schnell sogar arrangiert. Irgendwie, nachdem es dann sehen konnte, habe ich gedacht, ich will das Leben, ich will das packen. Und ich habe das eigentlich auch ziemlich gut gemeistert und viele sind sehr erstaunt, wie gut ich das meistere. Aber es hat doch sehr große Auswirkungen oft dessen, wenn ich in der Disco bin oder so, wie die Leute mich anschauen. Ja, klar. Außerdem ist mein rechter Arm, der sich dann auch so ziemlich... Also du trägst keine... Aufwendig, weil der getrennt ist und es sieht aus wie so eine Zange. Ja, also es ist auch eine Folge der Explosion und der Verletzungen. Genau. Hast du an den Händen Prothesen oder sieht man das? Gehst du da ganz offensiv mit um, dass du eben keine Hände hast? Ich gehe damit ganz offensichtlich um, dass ich keine Hände habe, weil meine Hände sind direkt am Handgelenk ab und Prothesen bedarfen einer recht großen Platzmechanik. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du eigentlich so ganz gut zurechtkommst. Lebst du zum Beispiel alleine? Ich lebe jetzt die letzten 3 Jahre schon alleine, ja. Und nun wissen wir ja, die wir Hände haben, 100.000 Situationen am Tag, wo man hinfasst und hier was macht, die Schnürsenkel und sich anzieht und kocht und so weiter. Funktioniert so das Alltagsleben ohne Hände? Das ist sehr, sehr, sehr schwer. Das ist ein Job, fast. Ein was? Das ist für mich alles sehr, sehr, sehr aufwendig und sehr schwierig. Es gibt dann so Hilfen, so Gummischnürsenkel, die dann so aus wie Abflugzeug sind, dabei kann man die Schuhe so reinschlitten. Ja, und kochen zum Beispiel, wie kochst du dir? Also ich gehe ganz häufig zu meinen Eltern essen oder sonst so Spiegeleier kann ich auch machen, das geht. Das geht. Ja. Ja. Was hast denn du früher beruflich gemacht, vor dem Unfall? Ich war früher beruflich Maurer und hatte gerade angefangen, wollte Meister werden. Ja, das war natürlich dann alles vorbei. Das war dann alles vorbei. Bist du heute quasi Frührentner oder kannst du irgendwas? Ich habe eine Rente beantragt, aber ich will die eigentlich gar nicht haben. Warum nicht? Weil ich 27 bin und kein Rentner. Hättest du denn gäbe es denn eine Chance, wovon du träumst, was du vielleicht machen könntest? Tja, Hundeausbilder, also das wäre schon das überlegt, weil ich habe einen Hund, seitdem ich behindert bin. Hundeausbilder? Ja, und der Bereich mir sehr gut und viele, ich habe eine sehr gute Ausstrahlung auf Tiere. Und da bestünde die Möglichkeit, dass du sowas lernst oder umschulen könntest? Weiß ich nicht genau. Also es ist ja ganz, ganz schwierig. Wenn ich eine Umschulung machen muss, dann muss ja gewährleistet sein, dass ich hinterher 3 Jahre dort irgendwo arbeite. Verstehe. Und bei der schweren Behinderung ist es natürlich... Dann ist es erstmal schwierig. Und ist ja keine AG. Ja. Wir sind so ein freiberufliches sein. Aber wer stellt dann den Behinderten irgendwie ein? So, Hundeausbilder sind auch selten, ne? Norbert, dein Freund, mit dem du damals zusammen warst, ist der eigentlich auch verletzt worden? Psychisch noch. Bitte? Wir hatten nur psychisch sehr, sehr schwer verkraften können. Ich habe das nicht verstanden. Meine Frage war, ist dein Freund auch schwer verletzt worden? Nein. Nein, das ist nicht verletzt worden. Ist er nicht verletzt worden? Nein. Hat er sich weiter um dich gekümmert hinterher auch oder eher auf Distanz gegangen? Mein bester Freund. Immer noch? Ja. Hattest du damals eine Beziehung? Ja, ich war verheiratet. Du warst verheiratet? Ja. Und was ist mit der Frau? Wir haben uns getrennt. Wir sind jetzt geschieden worden. Aber wir sind schon seit knapp 2,5 Jahren, 3 Jahren getrennt. Vorher hat es aber auch schon mal geklappt in der Beziehung. Meinst du, dass es letztendlich dann auch damit zusammengehangen hat, dass du eben so behindert jetzt bist und dass sie damit nicht klar kam? Sie kam damit erstaunlich gut klar. Ich glaube, nicht unbedingt gewesen, obwohl das natürlich auch dazu führt, dass ich keine Arbeit habe, die keine Sicherheiten geben kann und jetzt für sie auch bestimmt eine schwere Last war, aber alles verstehe, ja. Aber ich war bestimmt, weiß ich nicht, das hat nicht viel damit zu tun gehabt, glaube ich, aber trotzdem ein Teil auch. Was hast du wahrscheinlich diesen Tag schon verflucht, an dem du da angefangen hast zu basteln an diesem Feuerwerkskörper, was? Ja. Das glaube ich. Ich würde dir so von Herzen wünschen, dass du das mit diesem Hundetrainer hinbekämst, weil das wäre eine Aufgabe und das wäre sicher eine ganz wichtige Sache für dich, anstatt jetzt mit 27 schon allein zu Hause zu sitzen und Rentner zu sein. Ich kann es dir nur von ganzem Herzen wünschen, Norbert, mehr kann ich nicht sagen. Ja, aber ich muss jetzt erstmal die Rente beantragen, weil ich sonst von meinem Empfang kein Geld bekomme. Ja, Wenn man nur die Rente beantragt, durchbekommt hat, also ich musste die beantragen und wenn man die dann bekommt, dann darf man erst 2 Jahre erstmal nicht tätig werden. Also der Hund, du hast gerade gesagt, dass du einen Hund hast, das ist auch wahrscheinlich ein sehr wichtiger Lebenspartner für dich, ne? Ja, die begleitet mich immer. Bitte? Die ist immer bei mir. Die ist immer bei dir, ja. Lieber Norbert, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, wirklich alles Liebe und Gute dieser Welt. Und hoffe, dass das vielleicht dann doch klappt mit dem Hundetrainer. Mach's gut. Okay. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Gisela, 24 Jahre. Ach, Gisela, jetzt habe ich dich mal ganz jung gemacht. 24, sie ist sie nicht, sie ist einen kleinen Tick älter. 64, ne? Ja. Gisela, 64 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ich bin noch ganz, ganz entsetzt von dem, was... Ja, das hat mich auch sehr bewegt. Mein Gott. Das ist schlimm, ne? Mhm. Also da ist, was man dann hat und noch Hilfe kriegen kann, ist das noch klein, ne? Mhm. Sag ich immer nach. Ja, ja. Ja. Also ich habe angerufen, weil Montagabend, was dieser ältere Herr da erzählt hat, das hat mich sehr bewegt, weil das schon im Endstadium ist und ich habe das noch, bei mir ist es noch frühzeitig erkannt worden, ne? Ach, diese sehr komplizierte Krankheit, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Sag den Namen nochmal. Was ist Hirnanhangdrüse? Ja. Die produziert zu viel Wachstumshormone. Genau. Und da entartet der ganze Körper. Du wirst dicker, die Hände werden dicker, die Füße werden größer. Ich kriege gerade einen Hinweis von meiner Regie, dass die Krankheit heißt Akromegalie. Ja, genau. Megalie. Genau. Akromegalie. Ja, ganz genau. Ja. Das heißt, die Gliedmaßen werden größer. Und diese Krankheit hast du auch? Ja, habe ich. Seit wann hast du die? Ich habe die muss ich schon längere Jahre gehabt haben. Nur ich bin im Frühjahr zu einem Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen, weil meiner mir nicht mehr gefiel so. Und der guckt mich an und sagt zu mir, kann Ihnen was sagen, mit Ihnen stimmt was nicht. Mhm. Und darf ich Sie untersuchen? Und ich habe voll zugestimmt, weil ich fühlte mich in meinem Körper auch nicht mehr wohl. Mhm. Ich habe massiv zugenommen, ständig geschwitzt, kein Antrieb mehr, war immer kaputt und müde. Und ich bin sehr reiselustig und auch lebenslustig. Und Gisela, der Anrufer am Montag hatte das wirklich ganz plastisch unter anderem damit geschrieben, dass die Füße so sehr gewachsen waren. Ja, ich habe von Größe 37 auf 39. Von 37 auf 39? Ja, aber ich habe das von vielen Frauen gehört, dann gedacht, das ist normal, ne? Bei ihm war es von 43 auf 47, das ist natürlich noch viel heftiger, ne? Ja, und dann hat dieser Hals-Nasen-Ohrenarzt mit dann diesen Hormontest und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, stationär auch unter. Wir haben in Dortmund, ich komme aus Dortmund, nur einen Hormonspezialisten, bin auch ein bisschen aufgeregt jetzt. Und gleichzeitig bin ich zweigleisig gefahren. Ich habe das meinem Hausarzt auch gesagt. Ja. Der hat mir auch Blut abgenommen und hat gesagt, ach, das ist alles nicht so schlimm. Und ich habe hier so Schwellung am Arm und ach, das habe ich auch, hat er gesagt. Ne? Also der hat das gar nicht richtig erkannt. Der hat, was heißt erkannt? Der hat ja auch eine Hormonuntersuchung gemacht und hat gesagt, es ist ausgewertet worden in einem ganz anerkannten Labor und trotzdem wäre da nichts mehr rausgekommen. Ja, also, aber lange Rede, kurzer Sinn, der Hausarzt hat sich geirrt. Ja. Und die Diagnose ist ganz klar, es ist diese schlimme Krankheit. Sag doch noch einmal, um es auch noch mal ein bisschen plastischer für uns zu machen. Also es sind die Füße, die größer werden. Dicke Finger habe ich. Dicke Finger, werden die Finger auch länger? Nein, nur dicker, richtig so wie ich sag mal, so kleine Knackwürstchen. Man kann keine Ringe mehr aufsetzen. Wurstfinger bekommen. Ja, das richtige Wort, aber muss ich so sagen. Ne? Ja gut, aber man muss es so sagen, dann kann man sich es besser vorstellen. Ne? Meine Unterlippe ist dicker geworden, die Zähne schieben sich vor, die gehen jetzt unten etwas auseinander. Ja. Mein Gesicht ist angeschwollen, was Bekannte gesagt haben, die mich vor einem halben Jahr gesehen haben, die haben gesagt, mein Gott, was ist denn mit dir los? Mhm. Du siehst ja sowas von ne? Also es verändert sich mehrere Sachen. Was ist mit den Ohren? Sind die Ohren auf? Haben die sich verändert? Mein Mann hat gesagt, ich hätte früher kleine Ohrchen gehabt, aber weiß ich nicht, wie das so ist, nicht? Und dann habe ich auch, als ich in den stationär lag, Bilder von vor 15 und 20 Jahren dem Arzt zeigen nicht müssen. Also der wollte Vergleiche stellen, wie ich mich verändert habe. Ja, ja. Und da sieht man das. Ich habe ein schmaleres Gesicht gehabt. Ja. Also ich habe insgesamt in den letzten Jahren, ich bin sehr körperbewusst auch, so über 50 Pfund zugenommen. Ne? Aber das bedeutet auch für dich wahrscheinlich, vor allen Dingen, wenn du sagst, dass du so körperbewusst bist, dass du dich jetzt sehr hässlich fühlst, oder? Ja, für bin ich wohl. Ne? Ich wiege jetzt 2 Zentner und 4 Pfund. Und ziemlich modern an, aber ich kann mich nie bücken. Ich habe eine richtige Speckrolle, eine Schweinerolle habe ich. Wenn ich mich ausziehe, ich gehe am Spiegel, guck weg, weil ich denke, also ich hatte früher Größe, was ich, 42, 40. Ich habe jetzt Größe 50. Ne? Cool. Also das ist wahrhaftig nicht schön und ich bin ein kleiner Mensch. Und wie groß bist du? Bitte? Wie groß bist du? 1,58. Ja. Nur erinnere ich mich, dass der Anrufer am Montag erzählte, dass es keine wirkliche Heilung oder Therapiemöglichkeit bei... Ja, jetzt will ich das mal erzählen. Morgen geht meine Therapie los. Aha. Ich war zweimal in der Röhre, da haben sie auch nichts gefunden. Und dann ich muss das ja immer alles beantragen, weil ich Platzangst habe, dass ich in so eine offene Röhre komme. Das muss ich, das ist ja heute so. Ne? Das ist eine teure Angelegenheit. Ja, ja. Und dann haben wir hier in Dortmund eine Röhre, das ist die Top-Röhre, da ist kein Mensch auf dieser Welt. Da war ich dann nochmal drin mit Kontrastmittel und da haben sie es gefunden. Das nennt sich dann Tumor. Ne? Das ist ja entartet hier oben, diese Drüse im Gehirn. Was kann man denn da jetzt genau machen? Man kann operativ, meine Tochter hat dann aus dem Internet, Uni Dresden hat sie sich das alles kommen lassen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Sie können durch die Nase gehen, sie können das kappen. Ah ja. Aber das, da habe ich auch Schiss vor, machen sie nicht. Die fangen mit mir morgen eine Spritzentherapie an. Das heißt, bei dir gibt es eine Hoffnung. Bei dem Anruf am Montag gab es keine Hoffnung, weil das, glaube ich, so verwinkelt lag, dass da irgendwie niemand dran kann. Der Kopf ist alles frei, da sind keine Ablagerungen. Ich bin durch den ganzen Körper durchleuchtet, untersucht worden. Mhm. Also sowas von Untersuchung, das, ich muss sagen, das war klasse alles. Mhm. Egal, was da war. Auf jeden Fall fangen die morgen an und versuchen mit einer Spritzenkur, dass ich dreimal am Tag mir selber das in den Bauch spritze und versuchen, ob ich das vertragen kann. Verstehe. Also auf jeden Fall gibt da jetzt eine Hoffnung. Ja. Hast du einen Partner? Bist du verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Wie geht denn dein Partner damit um, dass sich die Frau jetzt irgendwie deformiert, dass sie äußerlich sich verändert hat, als sie eigentlich aussehen sollte? Das ist ein anderes Thema. Also ich lebe mit meinem Mann, wie soll ich sagen, wir leben zusammen, ich sitze jetzt in meinem eigenen Zimmer und mir war das ja auch eigentlich egal, wie der von mir denkt, weil er ist sehr schlank und ich bin jetzt mollig und... Schämst du dich für deinen Mann? Ich bin enttäuscht. Weil was? Ich bin enttäuscht davon, dass ich denke durch Freud und Leid, wir sind 38 Jahre verheiratet. Er hat das nicht so richtig für ernst genommen. Also du bist enttäuscht, dass er dich nicht so akzeptiert jetzt, wie du bist? Ja, ja. Wir haben das ganze Jahr nichts unternommen. Ich war nur zu Hause und ich hatte selber gar keine Kraft, ich habe keine Energie. Du kannst von Wasser und Brot, wirst du noch zunehmen. Alles, was du isst, sie wird sofort umgesetzt in Depots. Ich habe Hüften, da ist richtig reichlich Speck dran. Am Bauch, überall sitzen sie. Hast du den Eindruck, dass dein Mann sich vor dir ekelt? Nö. Also das ist es nicht. Wir beide leben so auf Distanz, das hat mit Sexualität nichts mehr zu tun. Aber dennoch bist du enttäuscht, dass er nicht genug auf dich eingeht und... Ja, allgemein. Aber ich schaffe das auch so, ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich weiß, dass ich schlanker werde. Es geht bis zu 80% alles wieder zurück. Wenn es in den Griff bekommen wird. Ja, und da glaube ich dran, ne? Ja, natürlich, da muss man auch glauben. Ich glaube da sehr dran, weil ich denke, und wenn das jetzt anschlägt, dieses Medikament, das ist ein sehr teures Medikament, dann kriege ich das alle 14 Tage gespritzt, dann muss ich mir die Spritze abholen und ich denke, so OP, das meine ich so schnell, weil ich habe jetzt erst eine neue Hüfte und dann reicht mir alles. Ja, klar. Gisela, es geht zurück. Das kann ich mir so bei der Körperfülle, vielleicht bei den Wurstfingern auch vorstellen. Aber können die Füße denn wieder schrumpfen? Nein, das glaube ich nicht. Das ist mir auch egal. Die Füße bleiben groß, ne? Ja, die können kleiner werden. Und der Unterkiefer wird sich auch wahrscheinlich auch nicht verändern. Ach, das ist minimal. Das sieht man so gar nicht. Aber nur die Lippe, die etwas angeschwollen ist, das geht alles zurück. Also das Wichtigste ist, wenn die Krankheit in den Griff bekommen wird und dass die Hauptsymptome wieder sich zurückentwickeln. Und da bin ich sehr dankbar für. Ich bin heute bei diesem Hals-Nasen-Ohrenarzt gewesen, habe dir so ein Weihnachtsgesteck gebracht, habe ich nochmal bedankt. Dass der das richtig diagnostiziert hat, ne? Endlich. Ja, und weil das ist ein Umweltdoktor, der hat nicht locker gelassen, mir zu helfen. Und es gibt Wege im Leben, da bin ich sehr dankbar für, dass ich diese Menschen getroffen habe. Und solche Mediziner, da kann man froh sein, wenn man die kennengelernt hat. So, Gisela, jetzt wünsche ich dir und drücke dir wirklich alle Daumen, dass die Therapie anschlägt. Und, das glaube ich dann. Ja, das muss man auch. Nein, sonst klappt ja nichts, ne? Wenn so ich genau. daran glauben würde. So muss man auch an solche Sachen rangehen. Ja, und ich denke, dann wird das Leben auch wieder rund, oder? Toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss, Gisela. Tschüss. Tschüsschen. So sagen die Leute aus dem Ruhrgebiet, ihr weit da draußen, ihr könnt das vielleicht nicht verstehen. Tschüsschen sagen die. So wie wir Kölschen hier Tschö sagen, wenn wir auf Wiedersehen sagen. Sascha, 30 Jahre, guten Morgen. Ja, morgen Domian. Guten Morgen, Sascha. Erstmal großes Lob an deine Sendung, finde ich ganz toll. Dankeschön. Ja. Toller Alarm, Schmidt-Alarm. Was? Ach nee. Aber nicht bei dem Thema heute, das ist zu ernst. Das ist wirklich zu ernst. Christian, 18 Jahre, guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Also, Christian. Ich habe jetzt das Thema, Du musst mal bitte. Habe ich gesehen, das ist halt. Du musst jetzt einfach bitte deinen Fernseher oder dein Radio ganz leise drehen. Ja. Sonst können wir nicht gut reden. So, jetzt heißt das Thema plötzlich hässlich. Ich hoffe, dass du nicht auch Schmidt-Alarm jetzt rufen willst oder sowas. Nein. Ja. Erzähl mal, wenn das auf dich zutrifft, was dir widerfahren ist. Ja, also mir ist auf der Baustelle, ich bin früher Maurer gewesen und habe einen Unfall gehabt. Ich habe auf dem Gerüst gearbeitet und das Gerüst ist umgefallen, weil unten fast eine Gerutsche ist. Weil was? Ich habe es nicht mehr richtig Halt gehabt. Ja. Und ich bin vom Gerüst gefallen und bin auf den Schuhtausend gefallen. Und bin mit der linken Gesichtshälfte. Christian, nochmal, wie viel Meter war das? Wie bitte? Wie viel Meter bist du runtergefallen? Ich bin von der ersten Etage. Von der ersten Etage? Ein Meter. Ja, die Leitung ist auch nicht gut, Mensch. Ja. Das ist so anstrengend, das zu verstehen. Also von der ersten Etage vom Gerüst gefallen, ja? Ja. Und dann? Und bin ich, da war ein Schutthaufen und da bin ich mit dem linken Gesicht halt in den Schutthaufen gefallen. Und... Da war ein Schutthaufen und da, wo bist du reingefallen? Ich bin da genau mit dem Gesicht aufgekommen. Also mit dem Gesicht, genau, ja. Mhm. Ich hab's dann gerade dort aufgekommen. Mhm. Und nun sehe ich auf der linken Gesichtshälfte schrecklich aus. Also ich war beim Zahnarzt gewesen, also beim Kieferorthopäden. Ich habe Probleme gehabt mit dem Kiefer. Also die Gesichts, das Gesicht war völlig, völlig verletzt wahrscheinlich. Das ist verstellt. Wie lange, wann war denn dieser Unfall? Das war vor einem Jahr. Vor einem Jahr? Mhm. Ja. Und ich habe dadurch meine Freundin verloren. Ja. Habe dadurch meine Lehre abgebrochen, weil ich nicht mehr damit fertig geworden bin. Ja. Und... Beschreib doch nochmal, als du runtergefallen bist, war das Gesicht völlig, völlig verletzt, wahrscheinlich ganz blutig und... Ja, und ich habe Narben im Gesicht, also mein Augenbrauen, das hängt mir jetzt innerhalb von Mitte Auge. Ja. Also ich kann nicht mehr ordentlich sehen. Du bist dann ins Krankenhaus gekommen vermutlich, danach. Ja. Was genau hat man diagnostiziert? Was genau hat man festgestellt, was war verletzt? Der Kiefer war gebrochen? Der Kiefer war gebrochen gewesen. Mhm. Das haben sie zum Glück wieder hingekriegt. Ja. Und also mit den Augenbrauen konnten sie nicht so machen. Mhm. Also ich habe mehrere Operationen hinter mir gehabt, ja, und das ist zum Teil wieder besser geworden. Ja. Aber jetzt sehe ich immer noch schrecklich aus. Ist denn der Gesichtsnerv auch verletzt gewesen? Weißt du das, Christian? Wie bitte? Ist der Gesichtsnerv verletzt worden, weißt du? Nein, es geht noch. Es funktioniert noch ordentlich. Mhm. Beschreiben mir doch jetzt mal, du sagst, die eine Gesichtshälfte sieht noch schlimm aus. Beschreib mal ganz genau, wie es aussieht. Also das Lid hängt runter, sagst du? Ja, ich habe mehrere Narben im Gesicht. Mhm. Also von der Stirnhälfte runterwärts zum Kiefer. Mhm. Und ich weiß, früher war ich gerne ein Disco-Gänger. Mhm. Und habe auch keine Probleme gehabt, mal mit Mädels irgendwie zu flirten oder so. Und heutzutage traue ich mich nicht mal mehr runter auf die Straße. Wie sieht denn der Mund aus? Ist der Mund normal gerade oder hängt das irgendwie schief runter? Nein, das ist, zum Glück ist das gerade geblieben. Also wenn ich dich jetzt wieder, ja, hingekriegt. Wenn ich dich jetzt angucken würde, ich kann dich leider nicht sehen. Was würde mir am meisten auffallen? Sie würden am meisten das am Auge sehen. Mhm. Und die ganzen Narben, also jetzt, die sind schon sichtbar, also ja, groß sichtbar sind die. Ja. Die Freundin hat dich verlassen, deshalb. Ja, also weil sie ist nicht mehr damit durchgekommen, weil ich jetzt nicht mehr so aussehe wie vorher. Mhm. Und hast jetzt im Moment hast du keine neue Freundin? Nee, nee. Und da werde ich, glaube ich, keine mehr finden, so wie ich also. Naja. Also, mal abwarten. Mal abwarten. Es gibt vielleicht noch, die das verstehen. Kann man denn, hast du dich immer beraten lassen von den Ärzten, kann man denn an dem Auge vielleicht noch mal irgendwas operieren, dass man das begradigen kann? Man könnte das noch nach oben ziehen, aber das würde dann auch wieder teuer werden. Mhm, das wäre nicht schön. Ja, vielleicht kann man das aber auch über die Kassen abrechnen, wenn das für dich so belastend ist, wäre das vielleicht auch möglich über die Krankenkasse. Ja, ne, probiert habe ich schon, aber bis jetzt habe ich nur Absagen gekriegt, also ist nicht gut gelaufen. Du hast die Lehre abbrechen müssen deshalb oder wollen deshalb? Ich habe die Lehre dadurch abgebrochen. Hängst du jetzt seitdem rum oder hast du irgendwas Neues angefangen? Nee, zur Zeit habe ich noch nichts. Und ich bin aber jetzt dabei, wieder was Neues zu finden. Mhm. Und ich habe jetzt Vorstellungsgespräche gehabt, da bin ich dorthin gekommen, die haben mich erstmal ganz verdutzt angeguckt. Ach so. Ganz gar nicht. Mhm. Und das. Also hast du schon den Eindruck, dass du deshalb gar nicht genommen wirst, weil du nicht ja, so top aussiehst? Ja, also, ja. Ja. Ich war früher als Macher, ich habe ordentlich gearbeitet, habe meine Leistung gebracht. Ja. Und das sieht man dann nicht dahinter, hinter dem Gesicht. Ja, so schnell urteilen die Menschen dann, ne? Ja, das ist von Aussehen gehen die her. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein Handicap hat oder etwas so als Handicap empfindet, dass man sich auch ganz oft im Spiegel anguckt und immer verzweifelter wird. Mhm. Und auch komplexer hat und Hemmungen entwickelt deshalb. Ja, ich traue mich dann nicht mehr runter auf die Straße. Also, weil, wenn der wenn da kleine Kinder kommen, wie das letzte Mal, da kamen kleine Kinder, die haben mich ausgelacht. Mhm. Die haben gesagt, guck mal, wie der aussieht. Ja. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Nein, ich habe jetzt zurzeit eine eigene Wohnung. Also jetzt meine Eltern finanzieren das. Ja. Und hast du denn so einen Freundeskreis? Oder Freundeskreis, der hat sich drastisch verringert. Also auch ich habe jetzt noch paar gute Freunde, die nur zu mir halten. Das ist ja schon Hammer und sehr schlimm, finde ich, wegen so einer Sache, dass die Freunde sich abwenden. Ne? Mhm. Da erkennt man ja, was das für Leute. Und jetzt so Freundin oder so, die ich jetzt so als Freundin hatte, die haben sich auch abgesendet von mir. Also die wollten nicht mal von mir wissen. Mhm. Das war plötzlich aber abgebrochen. Fällt dir dann nicht die Decke auf den Kopf, wenn du so viel alleine bist und alleine zu Hause? Ja, das ist schon, also manchmal sitze ich zu Hause, also da bin ich schon in Tränen nah. Mhm. Das ist schon, also es nimmt mich viel mit. Mhm. Aber dennoch, Christian, du bist erst 18 Jahre alt, ne? Ja. So super jung. Ich möchte dir gerne, ich habe hier in dieser Sendung schon mit so vielen Menschen gesprochen, die ganz, ganz, ganz schlimme Leiden hatten und ein ganz schweres Schicksal. Und die dann doch am Ball geblieben sind und quasi so das Beste draus gemacht haben. Und so nach vorne geguckt haben. Mhm. Und ich möchte dir so gerne wünschen, dass du das auch kannst und die Hoffnung auch nicht aufgibst und es auch immer wieder versuchst, dass du einen neuen Job findest und eine neue Ausbildung. Na, ich probiere es ja. Also meine Eltern, die helfen auch stark mit. Ja. Jetzt so finanziell unterstützen sie mich erstmal. Ja. Bis ich was Neues habe. Ja, ich glaube, das Allerschlimmste ist, wenn man sich aufgibt und wenn man sich dann zu sehr hängen lässt, weil dann passiert also das will ich auf jeden Fall nicht, ja. Weil ich habe schon meine Ziele. Ich will auf jeden Fall eine neue Lehre machen, genau. Irgendwie, wenn ich was kriege, so. Dass ich dann weitermachen kann. So, und so muss es auch angehen. Und vielleicht, man kann ja überlegen, vielleicht in ein paar Jahren, wenn du ein bisschen mehr Kohle hast, dann, dass du so eine Operation nochmal machen lässt im Gesicht, ja. dass das alles ein bisschen begradigt wird. Man kann zum Beispiel auch Narben, kann man auch abschleifen, damit das wieder schöner verheilt. Also da kann man noch einiges verändern bei dir. Und da würde aber das dauert ja eine Weile, die Narben zum Teil ein bisschen verheilt sind. Aber ich will dir das nur so sagen, dass es da so noch Hoffnung gibt für später mal. Ja. Ne? Da kann sich noch einiges entwickeln und vielleicht auch zum Guten hinwenden. Also, auch von mir an dich, alles Gute und toi, toi, toi. Ja, da bedanke ich mich. Tschüss, tschüss Christian. Tschüssi. Tschüss. 1.37 Uhr und 47 Sekunden. Jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Uhr 38 und 28 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema plötzlich hässlich. Ich möchte gerne mit Leuten reden, mit euch reden, die ihr das Gefühl habt, plötzlich oder relativ schnell hässlich geworden zu sein. Durch eine Krankheit, einen Unfall, durch irgendein Ereignis, vielleicht ein tragisches Ereignis oder vielleicht auch eine misslungene Schönheitsoperation. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Hedda ist jetzt hier bei mir. Hedda ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Hedda. Domian, also bei mir ist das so, ich bin vor 4 Jahren, haben sie mir den Magen rausgenommen. Vorher war ich also richtig fett. Ich habe also 120 Kilo gewogen und durch diese Magenoperation habe ich natürlich abgenommen, jetzt wiege ich 70 Kilo. Hattest du Krebs oder warum hat man den? Ja, ich hatte Krebs, hatte Magenkrebs. Mhm. Und jetzt natürlich durch diese Operation habe ich abgenommen und ich habe also eine tierische Fettschürze, wie man das so nennt, also diesen Schwabbelbauch, meine Brust hängt. Wie viel wiegst du jetzt im Moment? Ja, 70 Kilo. 70 Kilo. Und vorher waren es? 120 ungefähr. 120 auf 70. Mhm. Und dadurch hängt natürlich alles. Und ich fühle mich ganz einfach hässlich. Mhm. Wie sieht es denn im Gesicht aus? Ist das Gesicht relativ straff geblieben? Hat sich das so zurückgebildet? Oder hängt hier unten auch irgendwie im Doppelkinn? Das Doppelkinn war, und dadurch habe ich da natürlich auch noch Falten. Mhm. Also es hängt unten am Kinn. Ich habe da reichlich Falten. Mhm. Aber das Schlimmste ist für dich dieser Wulst, den du so vor dir herträgst. Genau. Mhm. Da unten die alte Fettschürze, die ich da habe. Mhm. Weil sie hängt mir einfach vom Bauch um. Mhm. Nun wollen wir erstmal ja sagen, ist denn der Krebs besiegt nach der Operation? Es ist jetzt alles in Ordnung, aber man sagt ja eigentlich nach 5 Jahren, kann man erst sagen, genau, ja. Dass alles in Ordnung ist. Aber immerhin nach 4 Jahren ist es 4 Jahre schon mal gut gegangen. Ja. Das muss man ja auch erstmal als positives Ding sehen. Ja. Ne? Kommst du denn, bevor wir jetzt nochmal auf die Fettschürzen kommen, kommst du damit zurecht, keinen Magen zu haben? So im normalen Leben? Da komme ich eigentlich ganz gut mit klar. Ich weiß also genau, was ich nicht essen kann, was ich nicht gut abkann. Das lasse ich dann weg. Und kannst du so ganz normal essen oder musst du, ich meine jetzt von der Menge her, oder darfst du nur so kleine Mengen essen? Wenige kleine Mengen und dann über einen Tag verteilt. Ne? Mhm. Wo geht das eigentlich hin? Wie ist das anatomisch? Die haben also vom Darm, haben die da ein Stück hochgelegt, dass das also nicht total durchfällt. Mhm. Haben sie da eine Schlaufe gelegt, wo der Darm eigentlich ist. Mhm. Ab und zu habe ich dann, das nennt man Dumping, wenn es zu schnell runterfällt, weil der Darm dann zu schnell arbeitet, zieht der das ganze Blut in den Darm rein und dann wird mir mal eben schwindelig. Aber so im Großen und Ganzen kommst du damit zurecht? Im Großen und Ganzen. Damit könnte man leben, sagst du? Ja, ich kann da also gut mit leben, ja. Jetzt sieht man diese Speckfalten, diesen Speckgürtel oder Fettgürtel, wie du sagst, Schürze, doch eigentlich nur, wenn du nackt bist, ne? Oder im Schwimmbad oder so. Ja. Oder sieht man das auch, wenn du angezogen bist? Nee, also wenn ich angezogen bin, also ich hole mir dann auch vernünftige BHs, weil ich habe auch einen Hängetipp gekriegt dadurch. Ne? Mhm. Nein, ich versuche dann also mit diesen blöden Sloggies oder wie sie heißen, diese Miederhosen, das zu kaschieren. Du bist ja noch eine junge Frau von 40 Jahren. Ist ja kein Alter. Ja, ist ja kein Alter. Hast du eine Beziehung? Ja, ich habe einen Freund, ja. Hast du den lange schon? Den habe ich jetzt seit 3 Jahren, der hat mich also so kennengelernt, vielleicht noch ein bisschen dicker, aber er nimmt mich auch so, wie ich bin. Das heißt, also vor dem hast du keine Scham und Hemmungen, wenn du dich ausziehst? Nein, vor denen habe ich keine Scham, aber er sagt auch manchmal, naja gut, kannst du ja wegmachen lassen. Ding ist aber nur ganz einfach, ich habe also für mich ist das eine Landkarte auf dem Bauch, durch diese Narben. Und wenn ich mir jetzt wirklich die Fettschürze wegmachen lassen sollte, dann holen sie mir also ja die ganze Haut da hoch. Ich will keine OP mehr. Das kann ich verstehen. Wenn man so schwer erkrankt war, dann nochmal eine OP und nur wegen der Schönheit. Ja. Aber weißt du, dann frage ich mich so, wenn dein Freund dich so akzeptiert, wie du bist und man das so eigentlich gar nicht sieht, wenn du dich auf der Straße bewegst, kann man sich denn da nicht irgendwie dann doch, kann man das nicht akzeptieren und annehmen? Nein, aber ich möchte nicht immer mit weiten Pullis rumlaufen. Ja, ja. Nur damit man den Bauch nicht mehr sieht oder so. Klar, kann ich verstehen. Das ist natürlich nur, ich will das gar nicht runterreden, aber ich halte das so dagegen. Ich halte dagegen, dass du den Krebs höchstwahrscheinlich toi toi toi besiegt hast. Ja. Ich halte dagegen, dass du einen Freund hast, der dich so akzeptiert, wie du willst. Kann man denn nicht vielleicht das andere dann so hinnehmen und denken, na gut, das ist jetzt halt so, wie es ist? Ja, aber ich fühle mich doch selber unwohl damit, weil ich gucke mich ja auch mal in den Spiegel an und ich finde es einfach hässlich. Hast du dich denn mal beim Arzt erkundigt, wie aufwendig eine solche Schönheits-OP wäre, das wegzunehmen? Ist das eine richtig schwere Operation? Oder kann man das irgendwie so wegsaugen, vielleicht mit örtlicher Betäubung? Ich weiß nicht, ich frage es. Nee, da habe ich also eigentlich noch nie so genau nachgefragt. Mhm. Aber es ist ja auch nicht... Es ist ja auch nicht nur am Bauch. Meine Oberarme schlabbern. Mhm. Es ist ganz einfach, weil ich habe ja überall abgenommen. Was hältst du denn von so folgendem Gedanken? jetzt die schwere Krebsoperation liegt 4 Jahre zurück. Mhm. Man sagt 5 Jahre muss man warten, dass und ob alles okay ist. Wenn du jetzt mal noch, sagen wir mal, 2-3 Jahre wartest und wir wollen hoffen, dass alles gut geht, dass du dir vielleicht für später vornimmst, für in 2-3 Jahren dich einer solchen Schönheitsoperation doch zu unterziehen, wenn es dir so viel Probleme bereitet. Ja. Jetzt ist es vielleicht alles noch ein bisschen frisch und zu nah dran und so unsicher, aber und dann kannst du ja in 2-3 Jahren auch sehen, ob der Leidensdruck noch größer geworden ist. Und wenn er größer geworden ist, dann würde ich allemal sagen, dann lass es machen, such den guten Operateur und mach es. Ja, es ist eigentlich auch nur für mich. Also ja. Mein Freund hat da kein Problem mit. Ja, es ist also wirklich nur für mich. Gut, ich will nicht eine Bikini-Figur haben oder so, ne? Ja, die kriegst du so nicht mehr wahrscheinlich. Nee, bestimmt nicht. Es soll alles nur relativ ordentlich sein, ne? Und dass man sich wohlfühlt. Ja, für mich selber. 2-3 Jahre noch warten. Wäre mein heißer Ratschlag jetzt. Und wenn es dann noch schlimmer geworden ist, erkundige dich nach einem guten Operateur. Ja. Und aber am allerwichtigsten ist, wollen wir alle hoffen, dass der Krebs nicht mehr durchkommt. Ja, so. Ja? Ich auch. Ja. Alles Gute, alles Herr Hedder. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jana, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Jana. Auch zu dem Thema, zu dem eigentlich traurigen Thema, hast du dich gemeldet. Ja. Was Und ist denn bei dir? Bei mir ist, ich habe einen angeborenen Herzfehler. Ja. Und bin mehrfach operiert worden mit, also der Brustkorb ist geöffnet worden. Wie alt warst du da? Direkt nach der Geburt. Direkt nach der Geburt. Mhm. Und dann auch, wo ich 5 Jahre alt war, mit 3, mit 6. Also ich habe sehr schweren Herzfehler gehabt. Die haben auch gesagt, ich werde nicht überleben. Wie viel Mal bist du als Kind operiert worden? 6 bis 8 Mal am offenen Herzen. Ja. Und also ich kann mich genau so erinnern, kann ich mich nicht, da war ich ja Baby noch, ein Kleinkind. Wo ich mich jetzt richtig erinnern kann, ist an die letzten 3 Herzschrittmacheroperationen, die ich hatte. Ach, du hast auch in deinen jungen Jahren schon einen Herzschrittmacher? Ja, den 3. in 3 Jahren jetzt. Mhm. Jedes Jahr 9, weil die kaputt gegangen sind. Mhm. Dann hat sich jetzt mein Herzmuskel so geschwächt, weil bei meinem Herzfehler ist die eine Hälfte, die geht überhaupt nicht mehr. Dafür ist die andere Hälfte, muss die Arbeit übernehmen für die andere und so. Hat das denn so Auswirkungen auch auf dein Äußeres? Sieht man dir das im Gesicht auch an? Ja, blaue Lippen, blaue Hände, weiß im Gesicht. Ich hatte früher eine Nachbarin vor langen, langen Zeiten, die war auch sehr schwer herzkrank. Deswegen habe ich das Bild so vor Augen. Die hatte auch mal ein ganz blaues Gesicht. Ein ganz dicken blau, das habe ich auch. Ganz dicke blaue Lippen. Das hat mit dem Herzen, mit der Fehlfunktion des Herzens zu tun. Ne? Ja, bei mir ist es jetzt so weit, dass ich auf die Transplantationsliste für ein neues Herz kommen sollte. Ja. In Köln. Ja. Aber da ich auch noch private Probleme hatte, also hatte, kann man so sagen, weil ich wegen meinem Herzfehler, meine Eltern sind Artisten, also die im Zirkus arbeiten. Artisten, ja. Ja. Mhm. Und das Jugendamt hat mich damals mitgenommen, keine Ahnung, wie das geschehen ist. Dann bin ich im Heim aufgewachsen. Ja. Ja, und mit 8 Jahren habe ich schon meine Eltern kennengelernt. Ja, aber ich verstehe es nicht, warum du nicht auf die Liste der Herztransplantation kommst. Weil die Liste, da sind bestimmte Kriterien. Erstens, man muss eine familiäre Unterstützung haben. Die hast du nicht? Die hatte ich bis jetzt nicht. Mhm. Und welches Kriterium trifft sonst noch nicht zu auf dich? Auch ja, nicht zu auf dich? Jetzt, dass ich psychisch muss man dazu stabil bereit bin. Ach so. Weil ich hatte auch einen Freund, der mich geschlagen hat. Und ach so, also man muss psychisch, wahrscheinlich psychisch stabil auch sein. Ne? Und genau. Ja, also das verzögert sich alles bei dir mit der Transplantation. Ja, also die haben jetzt gesagt, zu mir, sie müssen erstmal nochmal gucken, testen und... Ich war auch wohnungslos. Also Probleme über Probleme, höre ich schon. Empfindest du dich denn, um auf unser Thema zurückzukommen, empfindest du dich äußerlich auch hässlich, als hässlich? Ja, wenn ich blaue Lippen kriege und so weiß bin, wie so eine Leiche. Ach, diese Lippen sind nicht permanent blau? Nein, nicht permanent, aber wenn ich mich anstrenge. Wenn du dich anstrengst. Oder wenn jetzt Sommer ist, dann... Und wenn ich schwimmen gehe oder wenn ich das noch kann, dann werden die automatisch blau bei einer Anstrengung. Ich wollte gerade sagen, kannst du überhaupt so Sachen wie schwimmen oder so? Also ich bin jetzt diesen August schwimmen gegangen, dann bin ich richtig blau angelaufen. direkt dann ins Krankenhaus und da haben die mir schon gesagt, ich bräuchte nur das Herz. Hast du dann manchmal Angst, du bist ja so jung, noch 24, dass du dann, hast du Angst vor dem Tod, dass du dann denkst, ich überlebe das vielleicht nicht, wenn jetzt so ein Anfall kommt oder wenn es dir schlecht geht? Angst schon, aber ich kenne viele Freunde von mir, die auch schwer herzkrank sind und auch schon sind viele gestorben schon. Mhm. Auch in deinem Alter? Ja, schon auch früher, die hatten auch zwei von mir die gleichen Herzfehler. Mhm. Weil ich bin 77 geboren und die Leute, die jetzt geboren werden mit diesen Herzfehlern, werden anders operiert. Mhm. Die haben, ja, und ich bin zu Krankenhaus gewandert, um damit Hilfe bekommen. Was machst du beruflich? Gar nichts. Gar nichts. Kann ich nicht. Du kannst gar nichts machen. Bist auch viel zu Hause? Hast du wohnst du alleine? Nein, ich bin gerade, also ich habe jetzt erstmal Familie Zurückführung. Ach so, du gehst jetzt zu deiner Artistenfamilie zurück. Ja, ich habe jetzt erstmal Kontakt wieder aufgenommen. Was machen denn deine Eltern? Was sind das für Artisten? Ja, so Zirkusleute, aber die sind jetzt in Ruhestand. Mein Vater ist gestorben, schon länger her. Ja. Mhm. Und durch den ganzen Jugendamt, die haben sehr viel Mist gebaut. Ja. Habe ich auch keinen Kontakt. Ich habe auch 8 Geschwister. Aber du bist jetzt wieder bei deiner Mutter. Ja, ich bin jetzt kurz bei meiner Mutter auf Besuch, aber richtige Wohnung habe ich jetzt erst im Dezember, vielleicht jetzt am 18. Achso, dann kriegst du eine eigene Wohnung. Ja. Freust du dich darauf? Ja, weil ich möchte bei meiner jüngsten Schwester im Haus kann ich. Achso, ich verstehe. Das ist ja schon mal schön. Ja, dann ist schon mal ein Kriterium schon mal geschafft. Achso, für die Transplantation. Ja. Hast du einen Freund im Moment eigentlich? Nein. Hattest du schon Freunde? Ja. Ich hatte einen Freund, der mich misshandelt hat, wo ich ein Jahr lang, fast 2 Jahre lang nur in Frauenhäusern war, weil ich Angst vor ihm hatte, weil er mich misshandelt hat. Boah, Mann, hast du aber wirklich schon ziemlich viel Scheiße erlebt, ne? Ja, habe ich auch. Das und dann auch noch die schwere Krankheit dazu, mein Gott. Ja. Und dann sagen die Frauenhäuser, sie können sich nicht selbst verpflegen und dann kann man ja auch nicht helfen. Dann bin ich nach Köln in die Krankenwohnung gekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da habe ich schon mal von gehört, ja. Da, wo der Dahlia-Ring ist. Ja, wo das ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es sowas gibt, ja. Da war ich schon kurz. Ja, und jetzt habe ich dann eine Betreuerin bekommen, die mir hilft. Sag mal, wenn das klappen sollte mit der Transplantation, ich weiß ja nicht, ich glaube, da muss man unter Umständen auch sehr lange drauf warten, ne? Die setzen mich ja noch nicht mal auf die Liste. Ich meine, wenn du irgendwann mal auf die Liste kämst, hast du da dich ja schon mal ein bisschen schlau gemacht, erkundigt, wie das so ist? Ja, also ich weiß, man muss am Mundschutz tragen, 6 Monate mindestens und aber dann, Handschuhe, aber dann hat Tabletten. Man, ja, aber dann hat man die Chance, noch eine Weile sehr normal leben zu können oder vielleicht sogar sehr lange, ne, wenn das Herz angenommen wird. Ja, sagen wir mal so, der Arzt hat zu mir gesagt, es kann sein, sie können wach werden und nach ein halbes Jahr sind sie fit und können Tennis spielen ohne Ende oder sie können nach der Transplantation 3 Jahre bis 4 Jahre auf Intensivstation liegen und das war's dann auch. Das hat er gesagt, so klar hat er das gesagt. Ja, und die möchten das nicht so gerne machen eigentlich bei jungen Leuten, weil die Chancen bei einer Transplantation ist maximal bei 5 Jahren. Mhm. Also Jana, jetzt hoffe ich erstmal, wünsche ich dir, dass was mit der Wohnung klappt, dass ja schon mal ein Schritt weiter ist, eine eigene Wohnung hast. Und dann wünsche ich dir auch alles, das, was für dich nur gut ist und dass es ein bisschen besser vorangeht in deinem Leben. Danke. Von Herzen alles Gute. Tschüss, Jana. Ja, und kann ich einen grüßen, den Silvano Rose, der mir sehr viel geholfen hat. Mhm. Ist schon passiert jetzt hiermit. Alles klar. Oh, ja gut. Danke. Alles Gute, Jana. Okay. Tschüss. Annemarie, wo ist sie? Hier, 43 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian, hier ist Annemarie. Guten Morgen, Annemarie. Ich bin jetzt natürlich total positiv gestimmt, weil ich all den Leuten, teilweise die ich gehört habe, eine trotzdem positive Message überbringen möchte. Na, mach mal. Mach mal, genau. Also ich bin heute 43 Jahre alt. Wie, heute geworden? Nein, vor dem Monat. Vor dem Monat kann man ja auch nachträglich ein bisschen gratulieren. Das ist lieb, danke schön. Aber ich hatte im Alter von 12 einen ziemlich starken Autounfall. Musst du dir so vorstellen, ich trage eine Duraplastik. Bitte nicht sagen, Darf ich dir kurz erklären? Bitte. Du siehst deine Augenbrauen. Von da ab nach oben zum Haaransatz trage ich eine Plastik. Ja, also von den Augenbrauen nach oben? Exaktement, ja. Wie, bis zum Haaransatz? Ja. Plastik. Warum Plastik? Ich habe eine Brille aufgehabt und habe hinten geschlafen. Mhm. Und während des Unfalls bin ich wahrscheinlich vorne auf dem Armaturenbrett aufgeschlagen. Mhm. Und dadurch hat diese Brille genau die Augenbrauen über die Nase eröffnet. Mhm. Und dadurch konnte dieser Druck aufweichen. Und ich hatte dadurch Glück im Unglück und man konnte mit Plastik diese Knochen ersetzen. Ich habe zum Beispiel keinen Geruchssinn mehr, mein Siebbein ist leer. Ach so, hier sind die Knochen waren kaputt. Und ist alles weg. Also auch alles man hat hier Plastik aufgesetzt. Exakt. Erkennt man das, wenn man dich jetzt sieht, als Plastik? Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe einen langen Pony. Mhm. Aber ja. Wenn man den Pony wegnehme, würde man das schon sehen, dass das ja. Kunststoff ist, ja. Ja. So, Folge davon war weiter, dass du keinen Geruchssinn hast. Dass ich keinen Geruchssinn habe und das Schlimmste aber für mich ist, mein linkes Auge, mein Augapfel ist verdreht. Das heißt, ich gucke mit dem linken Auge immer zur Decke und mit dem rechten gucke ich ganz normal. So. Genau. Und kann man da richtig gucken? Oder siehst du immer die Decke und 20%, nein, das, der Witz ist, es glaubt mir kein Augenarzt. Ich kann umschalten auf das linke Auge. Aha. Und dann sehe ich dich mit links. Allerdings sehr schwach und mein rechtes Auge wandert dann nach unten. Ach. Ich habe gerade deinem Kollegen gesagt, ich sehe Monty Python ähnlich. Ja, genau. Der verdient Millionen damit. Genau so, genau so ein Bild hatte ich gerade vor Augen. Monty Python, so. Genau. Also du kannst dich damit im Alltag zurechtfinden. Ja, es ist auch so, wie gesagt, heute gehe ich nicht mehr zur Schule. In der Schule war es ganz toll. Die Lehrer haben sich dann mit meinem Bild, so wie ich es aussehe, abgefunden, was sie nicht wussten, dass ich mit links auch abspicken konnte. Aber die Mitschüler waren wahrscheinlich gnadenlos im Hänseln, ne? Oder? Ja, natürlich. Ja. Und heute ist es so, ich bin wie gesagt 43 Jahre alt und wenn du mich kennenlernst, dann, ich meine du jetzt gerade nicht, weil ich dich für einen Menschenkenner halte, aber andere Leute sagen, oh Gott, behindert und oh, die kann ja nichts auf dem Brett haben und ich bin selbstständig, ich muss also wirklich um jeden Kunden ackern. Mhm. Und bei mir ist es so, ich unterscheide da meine Kunden. Wer mich also als behindert einstuft und mich grundsätzlich für blöd hält, ja, derjenige ist für mich kein Thema. Ja, das ist genau die richtige Einstellung. Ja, die habe ich lernen müssen. In 30 Jahren kann man sagen. Das ist vielleicht auch die einzige Chance, wenn man so offensiv damit umgeht, durchs Leben zu kommen. Ne? Ja, genau. Sonst wird man untergebuttert und wird depressiv. Ne? 100%. Mhm. Und das ist an und für sich das, was ich all den Leuten, die mit mir leiden und leiden müssen, sagen möchte. Also bitte lasst euch nicht unterkriegen, sondern zieht für euch was Positives raus. Also nochmal zu den äußerlichen Merkmalen. Ja. Monty Python Blick. Ja. Dann Plastik im Kopf hier vorne. Ja. Ne? Und das sieht man nicht, aber kein Geruchssinn. Kein Geruchssinn, da gewöhnst du dich dran. Da gewöhnt man sich dran, ja. Du kannst natürlich kein schönes Parfüm, dir kann man kein Parfüm schenken. Ne? Ich merke nicht, wenn die Milch sauer ist, ich merke nicht, wenn was anbrennt, aber dafür habe ich einen Ehemann, das hat er gelernt. Kannst du denn richtig schmecken? Das, komischerweise ja. Komisch, man schmeckt doch auch durch die Nase, ne? Man so. Ich bin begeisterter Rotweintrinker, also ich schmecke dir sämtliche Rotweinsorten raus. Und das geht, ohne, aber du kannst natürlich nicht an dem Rotwein schnüffeln, was ich auch sehr gerne mache als Rotweintrinker. Ja, das geht mir natürlich ab, ne? Mann, hast du gerade gesagt, ein Partner. Ja. Wie war denn das, als du den kennengelernt hast? Ja nun, es ist ja so, er hat mich kennengelernt, da war ich ja schon so. Ja eben, deswegen, frage ich. Ne? Und das hat ihn irgendwie nicht gestört. Ja. Und da bin ich auch nur für sich froh und dankbar drüber. Und du hast auch keine Hemmung, an ihn ranzugehen? Nö. Du bist wahrscheinlich, wie ich dich ja schon so kennengelernt habe, ziemlich offensiv und kein Mauerblümchen. Ja, ich habe das lernen müssen. Ja, ich meine auch in Sachen Männer, dass du nicht du bist dann auch an einen Mann rangegangen. Habe ich überhaupt keine Probleme mit. Hast aber bestimmt auch da üble Erfahrungen gemacht und auch viele Misserfolgserlebnisse einstecken müssen. Natürlich. Ne? Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, du kannst dir vorstellen, im täglichen Leben, im Geschäftsleben, wie oft du einen Rüffel kriegst. Natürlich, und es ist nicht immer witzig und manches Mal schlucke ich auch. Also man muss das einfach auch lernen und akzeptieren, dass man eben viele Schläge bekommt. Das ist aber hallo. Ja. Nur eben, ich möchte eben sagen, das Positive. Wer mich grundsätzlich sieht und sagt, oh Gott, wie sieht die aus? Mhm. Und das sagt er ja nicht. Der geht ja innerlich einen Schritt zurück. Mhm. Und die Leute halten ja grundsätzlich einen Behinderten für blöd. Mhm. So ist es ja nun mal in diesem Land. Mhm. Und du kannst da so viel schon vorteilen, vorsortieren. Mhm. Und Also, genau die richtige Einstellung. Aber das ist nicht nur in diesem Land so, das ist so auf der Welt so. Ja, ich kenne leider nur dieses Land und das kann ich ja nur beurteilen dann. So, liebe Annemarie, jetzt ist die Sendung gleich zu Ende. Ja, schön, es war schön, schön mit dir gesprochen. Ja, schön, dass du noch bei mir warst, um auch wirklich vielen Leuten noch ein bisschen und Mut zu machen. Und ich hoffe wirklich, dass was Positives rüberkommt. Alles Gute egal, dir. Wie sie aussehen. Ich muss Schluss machen. Alles Gute, tschüss. Ja, danke dir. In der Technik, Anna Bastian. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live wieder erfahren Sie mit einer freien Themennacht. Gute Nacht, tschüss.